Doc 5, das Feature. Setsuko Yamasato steht vor einem riesigen Metalltor am Hafen Ishigakis, einer kleinen Insel ganz im Süden Japans. Die 85-Jährige singt, aus Protest. Denn an diesem Tag, im März 2023, sollen die ersten Waffenlieferungen für die neu errichtete Militärbasis auf der Insel eintreffen. Es ist 7 Uhr morgens. Ein Transportschiff der Marine der japanischen Self-Defense Force ist gerade am Hafen in Ishigaki angekommen. Angeblich befindet sich Munition an Bord. Auf den Videoaufnahmen des japanischen Fernsehsenders RBC ist zu sehen, wie der stählerne graue Koloss im Hafenbecken anlegt. Die Laderampen werden ausgefahren. They brought in missile weapon. An dem Tag haben sie Marschflugkörper auf die Insel gebracht. Deswegen waren mehr Protestierende da als sonst. Die ersten Lastwagen rollen über den grauen Asphalt, genau dahin, wo Setsuko Yamasato mit einer Gruppe von Demonstrierenden steht. Aus dem Weg! Die kleine zierliche Frau steht in braun gepunkteter Regenjacke in der ersten Reihe. Direkt vor ihr, Schulter an Schulter, bilden Polizisten eine Wand. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Polizei. Gehen Sie aus dem Weg. Plötzlich hat die Polizei angefangen, am Arm einer jungen Frau zu ziehen, die direkt neben mir stand. Ich habe versucht, sie zurückzuziehen. Aber da waren 5 oder 6 Polizisten und sie haben uns weggetragen. Sie haben uns in einen eingezäunten Bereich gesperrt. Den Bereich hatten sie schon vor der Demo vorbereitet. Der Polizist, der Setsuko Yamasato festhält, ist über einen Kopf größer als sie. Lassen Sie mich gehen! Ich bin keine Bombe, ich bin ein Mensch. Sie hält ihm ihren ausgestreckten Zeigefinger drohend vors Gesicht. Verstehen Sie das nicht? Setsuko Yamasato ist wütend. Aber Japan hat sich längst entschieden. Für mehr Militär. Und damit, so die Hoffnung, für mehr Sicherheit. Always they come up and say to protect us Islanders. Sie sagen, dass sie uns Inselbewohner mit dem Militär beschützen. Aber ich sehe das anders. Sobald die Militärbasis einsatzbereit ist, werden wir zum Ziel für den Feind. Diese ganze Tragödie, ich will das nicht erleben. Nicht noch einmal. I wouldn't like to see it. Not again. Japan rüstet auf. Zeitenwende in Ostasien. Ein Feature von Stefanie Delfs und Antonia Merzhäuser. Wir fahren zur Militärbasis. Masamitsu Uehara fährt mit Tempo 30 eine Landstraße entlang. Vorbei an einem Laden, der frisch gepresste Säfte verkauft. Geradewegs zu auf den Mount Omoto, den höchsten Berg Ishigakis. Die überschaubare Insel mit weniger als 50.000 Einwohnern liegt im Ostchinesischen Meer und gehört zu einer Inselkette, die sich von Taiwan bis zur japanischen Hauptinsel zieht und die seit jeher von zentraler geografischer Bedeutung ist. Hier, das ist die Ananasfarm von meinem Cousin. Ich kann auch viel selber anbauen, aber seit ich mich um den Protest kümmere, komme ich da nicht mehr zu. Jetzt kaufe ich das meiste. Masamitsu Uehara biegt nach links in einen schmalen Feldweg ab. Inmitten der hügeligen, sattgrünen Landschaft glänzen die Dächer der Militärbasis in der Mittagssonne auf. Der 70-Jährige kommt fast täglich hierher, um das zu machen, was die Politik in seinen Augen nicht leistet. Die Bewohner Ishigakis über den Bau des Militärstützpunktes zu informieren. Mit seinem grauen Minivan umrundet er das Gelände und protokolliert das, was er von dort aus beobachten kann. Da auf den Berg fahren wir rauf. Der Schotterweg geht über in eine dicht bewachsene Zuckerrohrplantage, die sich bis zum Fuß des Berges erstreckt. Das ist das zweite Eingangstor. Die hochgewachsenen Pflanzen peitschen gegen die Autokarosserie, bevor Masamitsu Uehara auf einem vertrockneten Acker zum Stehen kommt. Er steigt aus, setzt seinen beigen Anglerhut auf den Kopf. In der linken Hand hält er eine selbstgezeichnete Karte der Militärbasis, in der rechten einen Fotoapparat. Seht ihr da drüben etwas Glänzendes, das nach Edelstahl aussieht? Er zeigt auf die weißen Gebäude am Hang. Es gibt drei Lager für Munition. Und jetzt bauen sie noch eins. Und da kann man die Baustelle für die Schießanlage sehen. 320 Meter lang soll die werden. Ishigaki ist die neueste in einer Reihe von Militärbasen, die in den letzten Jahren im Südwesten Japans entstanden sind. Denn Japan rüstet dort auf, wo es bisher am verletzlichsten war. Auf den Inseln weit weg von Tokio in direkter Nachbarschaft zu Taiwan. So groß ist das Gelände. Mittlerweile sind hier 570 Soldaten stationiert, Aufklärungseinheiten und viele Geschütze. Antischiffsraketen, Flugabwehrraketen und nun offenbar auch Marschflugkörper, die das chinesische Festland erreichen können. China hat mit seinem großen Militärmanöver rund um Taiwan begonnen. Geprobt werden solle eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung der Inselrepublik, berichten Staatsmedien. Nordkorea führt erneut Raketentests durch. Die Rakete sei in Richtung des Meeres zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen und ins Wasser gestürzt. Die Sicherheitslage in der Region ist angespannt. Und Japan reagiert darauf mit einer historischen Kehrtwende seiner Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Kräftemessen im Pazifik. Zeitenwende auf Japanisch. Japan approves biggest military build-up since Second World War amid China fears. Japan has transformed its national security strategy. Japan hat seine nationale Sicherheitsstrategie geändert. 2022 haben wir angekündigt, dass wir bis 2027 unseren Wehretat auf 2% des Bruttoinlandsprodukts verdoppeln werden, die Fähigkeit zum Gegenschlag ausbauen und die Cybersicherheit verbessern werden. Damit hätte Japan den drittgrößten Militäretat nach den USA und China. In Anbetracht Japans pazifistischer Verfassung ein historischer Wendepunkt. Ukraine today may be East Asia of tomorrow. Das, was heute in der Ukraine passiert, könnte Asien bald bevorstehen. Japans Premierminister Fumio Kishida bei einem Besuch in Washington im April 2024. Japan has taken strong sanctions. Japan hat Russland nach dem Angriff auf die Ukraine mit harten Sanktionen belegt. Japans schnelle und harte Verurteilung des russischen Angriffs, sie ist Ausdruck eines langen Unbehagens im Angesicht eines stark aufrüstenden Nachbarstaates, China. The most crucial change is, I think, it's the first time that Japan really acknowledged that in most serious case it has to defend itself alone. Japan hat zum ersten Mal überhaupt anerkannt, dass es sich im Ernstfall selbst verteidigen muss, und das ist eine einschneidende Veränderung. Wir haben uns dem Thema lange nicht gestellt, und dass es jetzt soweit ist, hängt mit dem russisch-ukrainischen Krieg zusammen. In diesem Sinne kann man es als eine Zeitenwende für Japan bezeichnen. Yoko Iwama ist Professorin für internationale Beziehungen am GRIPS, dem National Graduate Institute for Policy Studies. Das Büro der Sicherheitsexpertin befindet sich inmitten von Roppongi im Herzen Tokios. Hier, 2000 Kilometer nordöstlich von Ishigaki, im politischen Zentrum des Landes, wurde Ende 2022 der Grundstein gelegt für Japans neue Militärpolitik. Die neue nationale Sicherheitsstrategie markierte nicht nur eine Abkehr von Annahmen aus der Vergangenheit, sondern auch von der japanischen Zurückhaltung. Überall auf der Welt wird versucht, den Status quo unilateral und mit Gewalt zu ändern. Und die militärische Aufrüstung im unmittelbaren Umfeld Japans nimmt rasch zu. Normalerweise sind solche bürokratischen Berichte eher indirekt und ziemlich öde zu lesen. Aber der hier war sehr eindeutig. Um dieser neuen Sicherheitslage zu begegnen, wird Japan seine Verteidigungsfähigkeit fundamental verstärken. Japan rüstet auf, verdoppelt sein Militärbudget und erweitert die Kompetenz des Militärs auf ein nie dagewesenes Maß seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber nicht alle in der Bevölkerung befürworten diesen Eintritt in eine neue Ära. Vor allem die älteren Bewohner auf den Inseln ganz im Süden Japans versetzt das in Aufruhr. Hello. Hello, Setsuko-san, I'm here. Hi. Are you here? Okay. Okay. I'm outside. Just a moment. Setsuko Yamasato tritt aus der Haustür ihres schmalen Hauses heraus. Leicht gebeugt, die weißen Haare zu einem Knoten zusammengebunden. Sie ist das bekannteste Gesicht des Protests gegen die Militärbasis auf der Insel. Trotz ihrer 85 Jahre ist sie bei jeder Demonstration dabei. So if somebody gives me a call or egal ob mit Ankündigung oder ohne, auch wenn ich gerade beim Frühstück sitze. Wenn ich einen Anruf bekomme und irgendwo gebraucht werde, dann lasse ich meine Stäbchen fallen und bin da, um zu unterstützen. Die Gruppe um Setsuko Yamasato protestiert überall auf der Insel. Manchmal in der Stadt, wo viele Menschen vorbeikommen, manchmal aber auch am Straßenrand direkt gegenüber der Militärbasis. Für die Protestveranstaltungen schreibt sie Lieder. Traditionelle okinawanische Volksmusik, die sie mit ihren Texten politisch auflädt. After I had experienced nach all dem, was ich im Krieg erlebt habe, war für mich klar, dass ich gegen jede Form von Militär bin und mich immer für den Frieden einsetzen werde. Setsuko Yamasato wurde 1937 auf Ishigaki geboren. Es ist eine Zeit, in der Japan eine aggressive Expansionspolitik betreibt. Im Zweiten Weltkrieg kämpft Japan an der Seite von Hitler-Deutschland gegen die Alliierten, erobert weite Teile Südostasiens und ist verantwortlich für brutale Kriegsverbrechen, insbesondere in China und Korea. Setsuko Yamasato war 7 Jahre alt, als im April 1945 die Amerikaner auf Okinawa, der größten Insel der Region, mit ihren Truppen einmarschierten. Es sollte die einzige Schlacht auf japanischem Boden werden und die blutigste im Indopazifik. Amerika-Gunga. Der amerikanische Angriff kam von da drüben über den Hügel. 400 Kilometer nördlich von Ishigaki, im Süden der Insel Okinawa. Gyushkin Takamatsu bahnt sich einen Weg durch das dichte Gestrüpp. Während der Endphase des Krieges waren die Angriffe der Amerikaner ja so extrem. Das war wie ein Stahlgewitter, ein Granatengewitter. Die Menschen haben dann nach allen möglichen Orten gesucht, wo sie ein bisschen geschützt waren. Die Höhlen hier waren eben solche Orte. Der 70-Jährige zeigt auf einen großen Felsvorsprung, der fast vollständig eingewachsen ist. Oft war es so, dass die Amerikaner die Höhlen mit Granaten verschlossen haben. also eine Explosion am Eingang erzeugt haben und die Leute in der Höhle nicht mehr rausgekommen sind. Ob es Zivilisten waren oder Soldaten, hat keine Rolle gespielt. Das hat dazu geführt, dass ein Viertel der Bevölkerung gestorben ist. Mehr als Soldaten. Mehrmals die Woche kommt er hier in den Dschungel, wo vor fast 80 Jahren die Kämpfe wüteten und 200.000 Menschen ihr Leben gelassen haben. Er selber hat die Schlacht auf Okinawa nicht miterlebt, aber er fühlt sich verantwortlich für die Gebeine der Toten, die hier immer noch verstreut im Dschungel liegen. Wenn man eine Fläche von einmal ein Meter etwa so tief abgräbt, bis die damalige Erdoberfläche zum Vorschein kommt, dazu muss man erst das Laub abtragen, dann die Humusschicht, dann findet man auf jeden Fall etwas. Meistens sind es Metallteile, Granatsplitter. Alle paar Meter stolpert Gyushkin Takamatsu über Kriegsmüll, der bis heute nicht verrottet ist. Schuhsohlen, Patronenhülsen, Überreste einer Tretmine. Das war ein Filter für eine Gasmaske. Im Filter ist Aktivkohle drin. Der Schlauch führt zur Maske. Die Soldaten haben alle solche Masken gehabt. Nicht wegen dem Feind, sondern weil die japanische Armee selbst Gas benutzt hat. Wir hatten auch Ausgrabungen, wo wir Überreste von Giftgas gefunden haben. Aber es sind längst nicht nur die Reste von Kriegsutensilien, die hier vergraben liegen. Also Knochenüberreste findet man auch fast überall. Aber außerhalb der Höhlen sind das oft nur kleine Teile, weil die Körper von Granaten zerrissen wurden. In Höhlen dann auch Gerippe, aber nur im geschützten Bereich. Ohne zu zögern klettert der kleine, drahtige Mann unter einen Felsvorsprung. Er zeigt auf zwei große weiße Plastiktüten, die an der Felswand in der Erde liegen. Das sind die Knochen, die wir schon ausgegraben haben. Er legt seinen Rucksack ab, setzt seine Stirnlampe auf und macht sich an die Arbeit. Auch heute will er menschliche Überreste finden. Mit einem kleinen Hammer schlägt er vorsichtig die äußerste feuchte Lehmschicht ab, die sich vor dem Gestein über die Jahre angesammelt hat. Sein Blick folgt dem Lichtkegel der Stirnlampe. Er durchsiebt die bröcklige Erde mit seinen Fingern, bis er auf einen schwarzen, länglichen Gegenstand stößt. Nicht größer als 2 Zentimeter. Auf den ersten Blick nur ein Stück Kohle. Hier, diese Knochen. Diese Person ist sehr stark verbrannt. Es ist bewiesen, dass hier viele Zivilisten Zuflucht gesucht haben. Es ist auch erwiesen, dass die Amerikaner hier viele Flammenwerfer eingesetzt haben. Stück für Stück legt er die verkohlten Überreste in eine Metallschaufel neben sich. Das ist ein Zahn. Aus einer Brusttasche zieht er ein kleines Heftchen, blättert zielstrebig zu einer Seite. Darauf zu sehen, ein menschliches Gebiss. Gyushkin Takamatsu vergleicht die Zähne in seiner Hand mit der Zeichnung. Das ist ein Zahn von der rechten Seite, der 5. Zahn von oben. Er ist geübt in dem, was er macht. In all den Jahren haben er und sein Team, das nur aus einer Handvoll Menschen besteht, insgesamt mehr als 800 Skelette ausgegraben. Hier in der Nähe haben wir auch Skelette gefunden, wo klar war, dass es ein älterer Mann gewesen sein muss und auch von einem Kind, 5 oder 6 Jahre alt. Gyushkin Takamatsu macht der Kurswechsel in Tokio Angst. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Okinawa und dem Rest Japans. Auf Okinawa leben noch Menschen, die den Krieg direkt miterlebt haben. Und auf Okinawa wurde in jeder Familie über den Krieg gesprochen. Es gibt auch Menschen, die nicht darüber sprechen können, weil sie traumatisiert sind. Aber wenn sich Verwandte treffen, ist es fast immer ein Thema. Wenn er von Japan spricht, dann meint er die Hauptinsel mit Tokio, dort, wo die Regierung sitzt. Ein Ort, der nicht nur geografisch weit weg von Okinawa ist, sondern auch weit weg von den Erfahrungen, die Menschen hier gemacht haben und der Lebensrealität heute. Obwohl Okinawa weniger als 1% der Landmasse Japans ausmacht, sind hier 70% der amerikanischen Militärbasen angesiedelt. Gerade wird weiteres Land benötigt, da eine Basis der Amerikaner versetzt und modernisiert werden soll. Hunderte Seemeilen weiter südlich blieb das amerikanische Militär bis auf wenige Luftangriffe Ishigaki fern. Doch in den dicht bewaldeten Hügeln lauerte neben dem Hunger dafür eine andere Gefahr. Das Gebiet war malariaverseucht. My mother and my grandfather got. I got. My father did get. My grandma. We most of us got malaria, except my younger brother. Meine Mutter, mein Großvater, ich, mein Vater und meine Großmutter. Fast alle von uns haben Malaria bekommen, außer mein kleiner Bruder. Meine Mutter hat es nicht überlebt. Sie ist 2 Monate, nachdem sie krank geworden ist, gestorben. Mein Großvater starb ein paar Wochen nach Kriegsende, als wir schon wieder im Dorf waren. Unsere Familie bestand aus 8 Personen. Aber die Hälfte hat den Krieg nicht überlebt. Übrig geblieben sind nur mein Vater, ich, meine Großmutter und mein Bruder. My father, myself, my grandmother and brother. Tausende Menschen starben auf Ishigaki. Die genaue Zahl kennt niemand. Japan kapitulierte im September 1945 nach den US-amerikanischen Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Danach stellten die USA einen Großteil der Besatzungstruppen. Dazu kamen einige wenige britische Soldaten. Sie verwandelten das japanische Kaiserreich in eine parlamentarische Demokratie. Seitdem sind auf Okinawa knapp 40.000 amerikanische Soldaten stationiert. Es ist der größte Stützpunkt der Amerikaner auf dieser Seite der Welt. Um Frieden in der Region zu sichern, wurde Japan von den Alliierten außerdem eine pazifistische Verfassung auferlegt, die 1946 verabschiedet wurde. In Artikel 9 heißt es: In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten. Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegführung wird nicht anerkannt. Entsprechend darf Japan offiziell kein Militär haben. Das Recht zur Selbstverteidigung wird dem japanischen Staat jedoch zugestanden. Deswegen wird die japanische Armee offiziell als Selbstverteidigungsstreitkraft bezeichnet. Doch jetzt befindet sich Japan am größten Wendepunkt seiner Sicherheitspolitik. Deutlich wird das nicht nur durch die enormen Mehrausgaben, sondern auch in der strategischen Neuausrichtung der Verteidigungspolitik. Alexandra Sakaki von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Es gibt das Bild von Schwert und Schild. Die USA waren das Schwert in der Vergangenheit, haben also offensive militärische Fähigkeiten vorgehalten. Und Japan hat defensiv agiert und sollte sich sozusagen selbst verteidigen auf sehr begrenzte Angriffe direkt auf sein Territorium. Und das, was sich eben jetzt verändert, ist damit, dass Japan Mittelstreckenraketen sich anschafft, die fähig sind, beispielsweise Nordkorea oder China anzugreifen. Ein Schlüssel zur Abschreckung einer Invasion ist die Fähigkeit zum Gegenschlag. Was gleich bleibt, Japan darf sich nur zur Landesverteidigung wehren und keinen Präventivschlag ausführen. Doch abgesehen von dieser roten Linie bleibt in Japans Militärpolitik nichts, wie es war. Man kann in Japan beobachten, dass sicherheitspolitische Veränderungen immer dann stattgefunden haben, wenn sowohl rechtskonservative Politiker, die grundsätzlich sowieso immer die Forderung gestellt haben, nach größerer militärischer Stärke von Japan, zusammengekommen sind mit eher Politikern aus der Mitte des politischen Spektrums. Und das ist aus meiner Sicht im Moment der Fall. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Japans Sicherheitspolitik stark geprägt von der aggressiv-expansionistischen Vergangenheit des Landes und beruhte deswegen auf einer einfachen Überzeugung. Die Annahme war, dass wenn Japan selbst nicht zu einer aggressiven Macht wird, dass damit dann auch Japan einen Beitrag zur internationalen Sicherheit und Stabilität leistet. Und das Denken ändert sich gerade dahingehend, dass Japan sieht, dass Abschreckung eben doch ganz zentral ist, um auch Stabilität zu gewährleisten. Eben das sieht man gerade am Beispiel Ukraine ja so gut. Dass ein einst rechtskonservatives Projekt im Kontext der aktuellen Sicherheitslage nun in die Mitte der Gesellschaft gewandert ist, sei aber weniger ein Ausdruck von Ideologie als von Pragmatismus. China hat seine Versuche, den Status quo unilateral und mit Gewalt zu verändern, intensiviert. Chinas aktuelle Außenpolitik, militärische Aktivitäten und andere Aktivitäten sind für Japan und die internationale Gemeinschaft zu einer ernsten Besorgnis geworden. Die Sprache fällt auch so deutlich aus, da Pekings Plan, seine Einflusssphäre mit militärischen Mitteln zu erweitern, kein Gespenst der Zukunft ist, sondern längst Realität. So wie im südchinesischen Meer. Dort hat China seinen Anspruch auf die Gewässer deutlich gemacht und künstliche Inseln aufgeschüttet, die als riesige Militärbasen dienen. We have been watching that very carefully. Wir haben das sehr genau beobachtet und wir sind entschlossen, das im ostchinesischen Meer nicht zuzulassen. Aber wir sehen einen enormen Anstieg solcher Verhaltensweisen. Die chinesische Küstenwache, Fischereifahrzeuge und Flugzeuge sind in unserer Region aktiv. Und es gibt wirklich eine deutliche Zunahme der Aktivitäten, sowohl rund um Taiwan als auch im südlichen Bereich unserer Inseln. Bereits seit 2018 verfügt das japanische Militär über eine Kampfeinheit, die darauf spezialisiert ist, japanische Inseln im Falle eines Angriffs Chinas zurückzuerobern. Und auch sonst gibt Tokio in Sachen Aufrüstung ein zackiges Tempo vor. Die U-Boot-Flotte wird modernisiert und erweitert. Gemeinsam mit Italien und Großbritannien entwickelt Japan einen neuen Kampfjet. Mehr als 1000 Langstreckenmarschflugkörper sollen im Süden des Landes stationiert werden und dafür die Reichweite von bestehenden Waffen von 100 auf 1000 Kilometern erhöht werden. Außerdem sollen noch in diesem Jahr 16 zivile Häfen und Flughäfen umgebaut werden, sodass sie im Notfall vom Militär genutzt werden können. Ein gewagter politischer Kurs, der von den USA mit Präsident Biden unterstützt wird. Ich begrüße die Entschlossenheit von Premierminister Kishida, die japanischen Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Ein starkes Japan und ein starkes Bündnis zwischen den USA und Japan sind eine positive Kraft in der Region. Eine Umfrage vom Dezember 2022 ergab, dass 50% der japanischen Bevölkerung befürworten, dass Japan die Kompetenzen seines Militärs immer weiter ausbaut. Deutlich mehr als noch in den Jahren zuvor. Es gibt in der Bevölkerung schon ein Umdenken und das sieht man daran, dass es doch seit der Bekanntgabe der höheren Verteidigungsausgaben 2022 und dem Fähigkeitsaufbau, der damit angenommen wird, keine größeren öffentlichen Proteste gab. Alexandra Sakaki sieht hier durchaus Parallelen zur deutschen Zeitenwende. Auch die habe nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine breitere Zustimmung in der Bevölkerung gefunden. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Wenn man den politischen Diskurs anschaut, sieht man in der Rhetorik sehr große Ähnlichkeiten. Also auch die japanische Regierung oder der japanische Premierminister sprechen eben von einem Wendepunkt, an dem die internationale Gemeinschaft steht. Diese neue Ära, die damit ausgerufen wird, ist natürlich auch ein Stück weit ein politisches Mittel, um mögliche Widerstände in der japanischen Gesellschaft zu brechen. Diese Nummer, Shokichi Taira steht am Herd in seiner Küche in Ibaruma, einem kleinen Fischerdorf im nordöstlichsten Teil Ishigakis. Nachdem die Militärbasis dort im Frühjahr 2023 in Betrieb genommen wurde, gab es bereits ein erstes großes gemeinsames Training zwischen Japanern und den Amerikanern. Auch hier verändert die Präsenz der Soldaten die Insel. Tagsüber arbeitet er als Fischer und am Abend verwandelt er seine private Küche in ein kleines Restaurant. Maximal 8 Gäste passen an den Holztisch in dem kleinen Raum und fast immer sind sie voll belegt. Ich will mit den Leuten, die zu mir zum Essen kommen, ins Gespräch kommen, sie kennenlernen. Während der 70-Jährige mit 2 langen Stäbchen frittierten Fisch aus dem gusseisernen Topf holt und die Stücke sorgfältig auf den kleinen weißen Tellern verteilt, decken seine Gäste den Tisch. Jeder hilft hier jedem. Man kennt sich. In dem dünn besiedelten Teil der Insel wohnen nur wenige 100 Menschen. Und nur selten verirren sich Fremde in Shukichi Tairas Restaurant, um frisches Thunfisch-Sashimi, gegrillten Fisch oder Zitrustofu zu essen. Einmal kam zufällig ein Typ von der Militärbasis vorbei. Der hatte meinen Laden bei Google gefunden. Shukichi Taira sitzt auf einem Holzstuhl in der Ecke des Raumes, als er anfängt zu erzählen. Ich habe herausgefunden, dass er auf der Militärbasis stationiert ist. Er kam mit einem Motorrad angefahren und ich fragte ihn, ich dachte, du willst was trinken. Aber er meinte dann, er kann nicht fahren und trinken. Also bot ich ihm an, hier zu übernachten, damit er so viel trinken kann, wie er will. Sie trinken Awamori, den für die Okinawa-Inseln typischen lokalen Reisschnaps. Ein Glas nach dem anderen und reden die ganze Nacht. Und dann hat er das nächste Mal einen Freund mitgebracht und noch einen. Ich muss sagen, die Kommunikation lief da wirklich super. Und so habe ich die Leute von der Militärbasis kennengelernt und ich komme sehr gut mit denen aus. Seit März 2023 gehören die japanischen Soldaten jetzt schon zu seinen Stammgästen. Sie sind Freunde geworden. Und sie kurbeln sein Geschäft an. Vor allem in der Nebensaison, wenn die Betten in seinem Guesthouse leer bleiben. Ich denke immer positiv. Weil sonst werden die Gedanken nur negativ. Und das Militär ist hier, um uns zu beschützen. Was soll daran bitte falsch sein? Mit dieser Meinung ist Shukichi Taira auf Ishigaki nicht allein. Laut Umfragen unterstützen mehr als die Hälfte der Inselbewohner die Militärbasis. Andere Länder behandeln Japan mit einer, wie soll ich sagen, mit so einer die-können-wir-schon-handeln-Attitüde. Nimm die umstrittenen Senkaku-Inseln als Beispiel. Die Gewässer drumherum sind ein Paradies für Fische aus Ishigaki und Yonaguni. Die Fischer müssen aber von der japanischen Küstenwache begleitet werden, als Schutz, obwohl das unsere Inseln sind. Das zeigt doch, dass andere Länder Japan einfach nicht ernst nehmen. Shukichi Taira bemerkt, dass in der Gemeinschaft das Thema mittlerweile ausgespart wird. Zu verhärtet sind die Fronten. Angenommen, es gäbe keine Militärbasis und wir werden angegriffen. Wirst du uns dann verteidigen? Du oder die Anti-Base-Aktivisten, werden die unser Land verteidigen? Wir, die Bevölkerung von Ishigaki, haben nach dem Zweiten Weltkrieg 70 Jahre lang in Frieden gelebt, ohne die Präsenz des US-Militärs und ohne das japanische Militär. Aber jetzt sind andere Zeiten angebrochen. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, die Stationierung zu akzeptieren, damit wir in Frieden leben können. Yoshida Nakayama, Bürgermeister von Ishigaki, hat sich von Anfang an für die Militärbasis auf der Insel ausgesprochen. Es ist bereits seine 4. Amtszeit. Bei der letzten Wahl hat er gegen einen Kandidaten, der gegen die Militärbasis ist, die Bürgermeisterwahl gewonnen. Die Stationierung von Truppen auf der Insel war eines der zentralen Wahlkampfthemen. Für die Einwohner von Ishigaki sind die chinesischen Schiffe nicht sichtbar. Aber für die Fischer sind sie bereits eine Bedrohung, die es ihnen erschwert, in der Nähe der Senkaku-Inseln zu fischen. Ein Video auf YouTube. Ein japanisches Motorboot auf hoher See, nahe der Senkaku-Inseln. Die fünf kleinen Inseln liegen 150 Kilometer nordwestlich von Ishigaki. Im Dreieck zwischen Taiwan, China und Japan. Völkerrechtlich gehören die Inseln seit 1945 zu Japan und zur Verwaltungseinheit von Ishigaki. Ein paar hundert Meter von dem Motorboot des japanischen Fischers entfernt, erscheint plötzlich ein chinesisches Patrouillenboot. Gleich daneben ein Schiff der japanischen Küstenwache. Die japanische Regierung hat mittlerweile Fischern untersagt, in der Nähe der Inseln zu fischen. Zu gefährlich ist die Konfrontation, die immer wieder zu Spannungen führt. Laut japanischem Verteidigungsministerium waren sogenannte chinesische Seepolizeischiffe im Jahr 2022 an 352 Tagen in den Gewässern rund um die Senkaku-Inseln aktiv. Das ist nur ein Beispiel. Aber die Sicherheitslage ist sehr ernst geworden. Und wir denken, dass die Nansei-Inseln die Frontlinie sind. So die Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums im Februar 2024. Bis 2016 waren die Nansei-Inseln, zu der auch Ishigaki gehört, militärisch gesehen eine Terra Incognita. Das japanische Militär war nur auf der Hauptinsel Okinawa stationiert. Seit 2016 werden nun auch auf den kleinen Inseln Militärbasen eröffnet. Das japanische Verteidigungsministerium dazu? Wir hielten es für notwendig, diese Lücke zu schließen. Und so wurde im März letzten Jahres eine neue Einheit auf der Insel Ishigaki stationiert. Wir werden die Stationierung auf den Inseln weiter ausbauen. Die Stationierung dieser Einheiten ist Ausdruck des Willens unseres Landes. Und ich zitiere noch einmal: einseitige Veränderungen des Status quo durch Gewalt nicht zu dulden. Die neuen Militärbasen liegen auf der geostrategisch wichtigen sogenannten First Island Chain, eine Inselkette, die sich von Malaysia über die Philippinen, Taiwan bis zur japanischen Hauptinsel Japan hochzieht. Wenn man sich in Chinas Situation versetzt, dann bilden all diese Inseln eine Art Zaun. Ein Zaun, der dich einschließt und der dich daran hindert, rauszugehen. Wenn du dich also auf dem chinesischen Festland befindest, auf das weite Meer blickst und du für immer eine freie Durchfahrt durch diese Inseln willst, diese Inseln aber nicht in deiner eigenen Kontrolle liegen, ja, na klar, dann willst du die kontrollieren. Und das ist der Grund, warum wir dort nun Militärbasen bauen. Worauf Yoko Iwama hier anspielt: die Inselkette ist nicht nur zentral für Japans Sicherheit, sondern auch für das internationale Machtgefüge. Aus geostrategischer Sicht sind die Inseln eine Kette, die China den ungehinderten Zugang zum westlichen Pazifik erschwert. Und damit gehen nicht nur Sicherheitsfragen einher, sondern auch wirtschaftliche Macht. The future of the 21st century economy is going to be largely written in Indo-Pacific. Die Zukunft der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts wird größtenteils im Indo-Pazifik bestimmt werden. In den letzten Jahren haben alle Regierungen von Canberra über Washington: the Indo-Pacific will be the epicenter of 21st century geopolitics. Bis nach Berlin Indo-Pazifik-Strategien vorgestellt. Der Indo-Pazifik wird zum Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert. Am Ende läuft alles auf die Bedeutung von Taiwan hinaus und den freien Warenverkehr. Taiwan ist für die IT-Branche extrem wichtig. Taiwan produziert eine riesige Menge an High-End-Halbleitern. Wenn das aufhört, wird es problematisch sein, alles zu produzieren, von Elektroautos über Computer bis hin zu Smartphones. electric cars to computers to smartphones. Auch für Deutschland steht viel auf dem Spiel. It's clear that the Indo-Pacific will play a decisive role in the 21st century. Es steht fest, dass der Indo-Pazifik im 21. Jahrhundert eine entscheidende Rolle spielen wird. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock im August 2023 bei der Denkfabrik Lowy Institute im australischen Sydney. Schließlich wird hier ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erbracht. Deutschlands Außenhandel erfolgt bereits zu einem Fünftel mit dem indopazifischen Raum. Unzählige Arbeitsplätze in Städten wie Hamburg, Frankfurt oder Leipzig hängen von diesen Handelsbeziehungen ab. In den letzten drei Jahrzehnten hatte Deutschland eine sehr China-zentrierte Asienpolitik. Und das hat sich in den letzten Jahren langsam, aber stetig verändert. Sagt Aya Adachi, unabhängige Analystin in Berlin, die sich vor allem mit Chinas und Japans Wirtschaftspolitik beschäftigt. China war auch im Jahr 2023 Deutschlands wichtigster Handelspartner. Die jahrzehntelange Fokussierung auf den chinesischen Markt soll nun der Vergangenheit angehören. Die Losung der Stunde heißt Diversifizierung. Denn nicht erst mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist ins Bewusstsein getreten, wie leicht in einer globalisierten Welt Lieferketten unterbrochen werden können. Zu der Pandemiezeit hat man zum ersten Mal auch in Europa gespürt, dass wir abhängig sind von bestimmten Produkten und der Halbleiterproduktion in der Region. Taiwan ist ein zentraler Ort für die Produktion von Halbleitern. Die Eskalation um Nancy Pelosis Besuch, wo es eben auch seitens Chinas wirtschaftlicher Druck ausgeübt wurde, verändert eben auch diese Wahrnehmung, dass eine Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan eben Auswirkungen für Deutschland und Europa hat. Als die amerikanische Sprecherin des Repräsentantenhauses im Sommer 2022 Taiwan besuchte und damit einen diplomatischen Eklat auslöste, zeigte China nicht nur militärisch, zu was es imstande ist. Neben einem groß angelegten Militärmanöver rund um Taiwan und in unmittelbarer Nähe zu Japan, verhängte China außerdem sofortige Importverbote gegenüber unzähliger taiwanesischer Produkte. Wie schnell China seinen attraktiven Absatzmarkt also als politisches Druckmittel einsetzen kann, wurde in Deutschland spätestens dann erkannt. Und diese neue Zeitrechnung spiegelt sich auch in der Prioritätensetzung wider. Die erste Auslandsreise als Bundeskanzler führte Olaf Scholz nach Tokio. Seitdem hat er Japan bereits dreimal besucht. Die deutsch-japanische Beziehung waren lange irgendwie vernachlässigt und unterschätzt. Und was sich in den letzten Jahren getan hat, ist eigentlich ziemlich beachtlich. 2021 kamen erstmalig japanische und deutsche Außen- und Verteidigungsminister für Beratungen zusammen. Ein Jahr später wurden Verhandlungen aufgenommen über eine Zusammenarbeit der japanischen Selbstverteidigungskräfte und der Bundeswehr. 2021 wurde das erste Mal seit 20 Jahren eine deutsche Fregatte in die Region geschickt, mit Halt in Japan. Eine zweite groß angelegte Entsendung folgt in diesem Jahr. Außerdem hat das japanische Verteidigungsministerium beim deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall 3 autonome Bodenfahrzeuge in Auftrag gegeben. Die Liste der militärischen Zusammenarbeit ist also lang, genauso wie die Liste der Herausforderungen, die beide Länder teilen. Japan hat eigentlich in den letzten Jahren wiederholt seine Ziele bei der Rekrutierung verfehlt. Es ist eine alternde Gesellschaft, das heißt immer weniger potenzielle Kandidaten zur Verfügung. Während Deutschland über die Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert, will Japan den Rekrutenmangel mit autonomen Systemen ausgleichen. Auch die Finanzierung für die kommenden Jahre ist noch nicht geklärt. Steuererhöhungen werden zwar diskutiert, stoßen aber auf große Widerstände. Alexandra Sakaki von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist dennoch davon überzeugt, dass es absehbar zu einer stärkeren, auch auf Waffen gestützten Kooperation der Mittelmächte Europas und Ostasiens kommen wird. Das, was wir gesehen haben, ist in den letzten Jahren, dass die Weltlage zunehmend labil ist, dass wir überall auf der Welt mehr Konflikte sehen, was eben auch damit zu tun hat, dass sich die USA in den letzten Jahren bereits stückweise aus ihrer Führungsrolle herausbewegt haben. Und das könnte natürlich unter einem möglichen Präsidenten Trump massiv zunehmen nochmal. Das würde für große Unsicherheit sorgen. Aus meiner Sicht ist der einzige Schritt, den Länder wie Deutschland oder Japan dann gehen können, ist noch enger im Verbund der liberalen westlichen Demokratien zusammenzustehen und noch deutlicher zu machen, dass auch ohne die USA als Führungsnation eben der Rest ganz klar an bestimmten Prinzipien festhält. Zurück auf Ishigaki. Fischer Shokichi Taira steht auf dem Deck seines kleinen Fischerboots, so wie fast jeden Morgen, mit einer königsblauen Latzhose und einem verschmitzten Lächeln. Es ist bewölkt an diesem Morgen des 24. Februars, der zweite Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Nach ungefähr einer Seemeile ankern wir. Von hier offenbart sich Ishigaki in seiner vollen Schönheit. Satt grüne Berge, türkises Wasser. Ich konnte es nicht glauben, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Dann ist ein halbes Jahr vergangen, dann ein ganzes Jahr. Wovor ich am meisten Angst hatte, schon davor, war Nordkorea und die Situation in China. Und in der schon brenzligen Situation hat China 5 Raketen in die Gewässer von Taiwan geschossen. Die Präsenz der Amerikaner auf Okinawa und die neue Militärbasis auf Ishigaki, Shokichi Taira ist überzeugt, dass das mehr Sicherheit für Japan und für Ishigaki bedeutet. Aber trotzdem bleibt ein Gefühl des Unbehagens. Für meine Generation ist es egal. Ich habe mein Leben gelebt. Aber ich habe Angst, in was für einer Welt meine Enkel leben werden. Am besten wäre es, wenn es nirgendwo auf der Welt Militär gäbe, klar. Aber Japan muss sich selbst verteidigen können. Dreißig Kilometer entfernt in Ishigaki-Stadt. Setsuko Yamasato steht im Wohnzimmer in dem Haus, in dem sie geboren wurde. In dunkelgrauer Kochschürze stellt sie frisch gebackenen Reiskuchen auf den Tisch. Sie sagen immer, wir wollen keine Militärstützpunkte auf Ishigaki. Aber für mich geht es nicht nur um Ishigaki. Auf der ganzen Welt scheint es so, als würde etwas schief laufen, als würde es sich in eine falsche Richtung entwickeln. Sie nimmt an dem kleinen Küchentisch Platz und beginnt zu singen. Die Wolke des Krieges zieht über uns. Ich bin voller Angst. Keine Woche kann ich ruhig schlafen. Niemals kann ich es verzeihen. Ich kann es nicht verzeihen. Japan rüstet auf. Zeitenwende in Ostasien. Ein Feature von Stefanie Delfs und Antonia Merzhäuser. Es sprachen Svenja Wasser, Katharina Schmalenberg, Volker Niederfahrenhorst, Therese Dürrenberger und Daniel Berger. Übersetzungen und Unterstützung vor Ort Yu Minobe, Titus Spree, Natsuku Takasago und Kohatsu Tatsuki. Technische Realisation Steffen Jahn. Regieassistenz Sandro Paul Heidelbach. Regie Claudia Katanek. Redaktion Thomas Nachtigall. gefördert durch das deutsch-japanische Journalistenprogramm der IJP. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2024.